1 Live Rocker mit Westbam. Neue Leute, neue Party, neue Euphorie bei der neuen Mayday am 30. April. Mayday Montag. Und findet heraus, was ist da los mit der neuen Euphorie. Und jetzt der Jailhouse Rocker, der Beatbox Rocker, der 1 Live Rocker, Westbam. Herzlich willkommen zu 2 Stunden elektronischer Tanzmusik am Mayday Vorabend. Diese erste Stunde geht raus an alle Frauen. All females, let's groove. All females, let's dance. Come on. Thank you. Mit Westbam. mit West Bam. still feel me. I'm just like Ally McBeal, introspective but still respected. My dad is rich but I don't admit it. Dad is rich but I don't admit it. Dad is rich but I don't admit it. Still feel me. I'm just like Ally McBeal, introspective but still respected. My dad is rich but I don't admit it. Dad is rich but I don't admit it. Dad is rich but I don't admit it. We'll be right back. No. Westbam. Okay, du weißt, dass die Stunde der Frauen vorbei ist, wenn sie Armand von Helden spielen. Touch your toes. Die nächste Stunde geht raus an die ganze elektronische Familie. Die Stunde für die Frauen ging los mit Galaxia Kiko, Female von Santos, Zenith, Walking von Herbert Böse, Misa von Rima, Legende von Paul Nazer, Ali McChills von Jacuzzi, Barcelona von Mistress Barbara, Three Ways von Herz, Invisible Ink, Water Lily, It's the Beat, Simeon Mobile Disco. Jetzt geht's weiter mit dem Klang für die ganze Familie. Armand van Helden, Touch Your Toes. Let's rock everybody now, everybody. Then. Ah!

Yeah. Bleib Rocker. Mit Westbam. Konnichiwa, bitches. Familie. Das Tempo ist jetzt etwas schneller geworden. Wir widmen diesen Track der Mayday Hardcore Halle, die es da geben soll. Bin mal gespannt. Old School, Baby. Die Stunde geht zu Ende. Die Stunde für die ganze Familie. Touch Your Toes von Armand van Helden. Lucky Boy von DJ Mady. The Message. Gino and Snake vs. Oxia. Peace and Greed from Zombie Nation. Black Seat of My Car, Good Enough for You. Gun Gone, Marco Polo. Moving In, Elon. Low Tech Reality from Mad Mike from Underground Resistance. Texas Flex, Eon. Emergency Passions. Dieses Stück heißt Konnichiwa Bitches. Wird gesungen von Robin. Wir hören noch einmal auf mit New Euphoria von Members of Mayday. Und ich sehe euch am Montag. Wenn es wieder einmal heißt Mayday. You wanna rumble in my jungle? I'll take you on. Stampede your rumba and send you home. You wanna rumble in space? I put my laser on stun. And on the North Pole, I'll ice you, son. You wanna thriller in Manila? You'll be killer, be stunned. Wanna taste the vanilla? Better watch your tongue. Cause I'll hammer your tongue.